Zum 5. Jahrestag der Ernennung von Marschall Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee widmeten ihm die Weißrussische Taekwondo-Gesellschaft und der Generaldirektor der russischen GmbH Rosprom Service Geschenke. Die Geschenke für ihn wurden dem Geschäftsträger AI der TVJK in Weißrussland und einem Mitarbeiter der betreffenden Einheit in Russland jeweils übermittelt.